Ich gehe ab und zu auf Twitter und meistens im nüchternen Zustand, um auch da mal zu sagen, was ich in dem Moment fühle. Auch ich bin ein Mensch, man glaubt es gar nicht.